Kapitel 3. Eine Frau steht vor der Tür des Büros. Entschuldigen Sie bitte, Pastor Dierkeide, ich bin zu spät. Ich habe angerufen, aber bei Ihnen war besetzt. Oh, Frau Brandt, bitte kommen Sie herein. Ich habe unser Gespräch heute ganz vergessen, tut mir leid. Kein Problem. Birgit Brandt geht ins Büro. Oh, Sie sind nicht allein. Frau Brandt, das ist Frau Lüders, sie ist die Freundin von Klaas. Sie kennen ihn ja. Frau Lüders, das ist Birgit Brandt vom NDR, sie macht eine Reportage über den Michel und seinen Trompeter, erklärt der Pastor. Hallo, Frau Brandt. Ich habe schon von Ihnen und der Reportage gehört. Klaas hat mir davon erzählt. Nele versucht zu lächeln. Ich habe auch von Ihnen gehört, sagt die Reporterin und lächelt. Klaas hat ihr neulich von seiner neuen Freundin erzählt. Als sie die Tränen von Nele und das besorgte Gesicht vom Pastor sieht, lächelt sie nicht mehr. Was ist denn los? Fragt sie. Frau Brandt, es tut mir leid, wir können das Interview heute nicht machen, sagt der Pastor. Wir haben ein Problem. Es geht um Klaas. Was ist mit ihm? Will Birgit Brandt wissen. Er ist verschwunden. Wie verschwunden? Fragt die Reporterin. Er war heute Abend nicht hier und hat nicht Trompete gespielt. Niemand weiß, wo er ist, erklärt Pastor Dierkeide. Das ist ja komisch. Ich habe ihn doch heute Abend gesehen. Was? Wo? Wo haben Sie ihn gesehen? Nele steht auf. Ich habe Klaas vorhin auf der Reeperbahn gesehen. Ich hatte dort einen Termin. Klaas ist vom Hamburger Berg gekommen und ging an mir vorbei zum Millerntor. Wann war das? Fragt der Pastor. Vielleicht so um 7 oder 7:30. Dann war er gerade auf dem Weg zum Goldenen Anker. Dann war er mir nicht mehr böse. Ganz kurz vergisst Nele ihre Sorgen und lächelt. Ich glaube, er war schon noch böse. Er hat nicht einmal Hallo zu mir gesagt. Und wir kennen uns ja, meint Birgit Brandt. Das ist seltsam, findet Nele. Hat er sie vielleicht nicht gesehen? Fragt der Pastor. Doch, er ist ja direkt an mir vorbeigegangen. Ich habe Hallo gesagt. Aber er hat nur komisch geguckt und nichts gesagt, antwortet Birgit Brandt. Komisch geguckt? Wiederholt Nele. Ja, und ein Mann war bei ihm, ein Typ, ganz in Schwarz, schwarze Kleidung und schwarze Schuhe. Es war schon dunkel, aber er hatte eine Sonnenbrille auf. Seltsam, nicht wahr? Oh nein, Nele wird blass. Hatte der Mann blonde Haare und ein Bart? Ja, genau, und er hatte etwas im Gesicht. Ich glaube, das war ein Tattoo, erinnert sich die Reporterin. Oh nein, Nele Lüders wird noch blasser. Kennen Sie ihn? Fragt Frau Brandt. Ich fürchte ja. Mein Ex-Freund Ole Wilken hat ein Tattoo im Gesicht und er trägt immer eine Sonnenbrille, auch im Dunkeln. Ihr Ex-Freund? Der Pastor sieht Nele fragend an. Ja, wir waren mal zusammen, Ole und ich. Aber nicht lange. Ich habe mich vor einem halben Jahr von ihm getrennt. Birgit Brandt sieht, wie unruhig Nele Lüders ist. Keine Sorge, Frau Lüders. Ihr Ex-Freund wird Klaas doch nicht gleich umbringen. Da bin ich mir nicht sicher, sagt Nele ängstlich. Nele läuft jetzt nervös im Büro des Pastors herum. Wir müssen sofort los. Ole ist zu allem fähig. Vor 2 Wochen war er im Goldenen Anker und Klaas war auch da. Ole hat geschrien. Er liebt mich immer noch. Er glaubt, ist Klaas nicht mehr da, liebe ich ihn wieder. Er ist total verrückt. Wohin kann er mit Klaas gegangen sein? Fragt der Pastor Nele. Er weiß jetzt, dass etwas passiert sein muss. Ich weiß es nicht. Moment mal. Frau Brandt, wohin ist Ole mit Klaas gegangen? Zum Millerntor. Ole wohnt dort in der Nähe. Vielleicht hat er Klaas in seine Wohnung gebracht. Nele nimmt ihre Jacke. Sie will sofort los. Ich komme mit, sagt der Pastor. Ich auch, meint Birgit Brandt. Der Pastor schließt schnell die Tür zum Büro ab. Da klingelt Birgits Handy. Hallo, Chef? Nein, ich bin gerade im Michel. Meine Reportage muss... Jetzt noch? Wo? Ja, ist gut. Ich fahre gleich los. Auf Wiederhören. Es tut mir leid. Das war mein Chef. Ich muss noch arbeiten. Im Containerterminal Altenwerder gibt es Alarm. Ich muss dorthin. In Altenwerder? Fragt Nele Lüders ungläubig. Ja, genau. Oh nein, ruft Nele aufgeregt.